Erster lobt den Herrn. Ihr Diener des Herrn, lobt seinen Namen. Zweiter, alle sollen den Namen des Herrn loben. Das gilt jetzt und für immer. Dritter, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Alle sollen den Herrn loben. Vierter, der Herr ist mächtiger als alle Völker. Seine Größe ist höher als der Himmel. Fünfter, niemand ist wie der Herr, unser Gott. Er wohnt sehr hoch oben. Sechster, er schaut tief nach unten. Er sieht den Himmel und die Erde. Siebter, er hilft den armen Menschen. Er holt sie aus dem Schmutz. Achter, er gibt ihnen einen Platz bei den wichtigen Leuten seines Volkes. Neunter, er schenkt der Frau ohne Kinder eine Familie. Sie wird eine glückliche Mutter. Lobt den Herrn.